zwei, schon blieb der Zeiger stehen drei. Aus zweien auferstanden vier, die Wände, die uns banden fünf. Der Stern schreibt in die Seele sechs, Weihnacht erstrahlt die Stele sieben. Diese Zahl hat mir gedeutet, was sie für die Welt bedeutet. Yeah.